Auf der Ministersitzung der Bewegung der Nichtpaktgebundenen, die am 15. und 16. September in Venezuela vor der 17. Gipfelkonferenz der Nichtpaktgebundenen Staaten stattfand, hielt der TVRK-Außenminister Ri Yong-ho eine Rede. Er betonte in seiner Rede, die aggressiven gemeinsamen Militärübungen und die Gewaltanwendung und Drohung gegen die Souveränität, die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten der Bewegung, die als grobe Verstöße gegen die Charta und die Prinzipien der UNO gelten, gehen ununterbrochen fort. Die groß angelegten gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gegen die TVRK, die jedes Jahr mehrmals in Südkorea durchgeführt werden, stellen eine beispiellose militärische und nukleare Bedrohung eines Mitgliedstaates der Bewegung durch die imperialistische Großmacht dar. Die USA geben jahrzehntelang ihre feindselige Politik gegenüber der TVRK nicht auf und verfolgen diese noch hartnäckiger. Unter diesem Umstand hat die TVRK die Abschreckungskraft nötig. Angesichts der Tatsache, dass der Gegner die größte Atommacht in der Welt ist, können nur die Atomwaffen eine abschreckende Wirkung haben. Die Atomstreitkräfte der TVRK widersprechen nicht dem Standpunkt der Bewegung der Nichtpaktgebundenen gegen die Atomwaffen und ihre Verbreitung. Der Beschluss der TVRK zur Verstärkung ihrer Atomstreitkräfte ist eine gerechte Selbstschutzmaßnahme dazu, vor der ständigen atomaren Drohung der USA sich selbst zu schützen. Die Mitgliedstaaten der Bewegung der Nichtpaktgebundenen sollen auf die unfairen, ungerechten und unmoralischen Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen die TVRK, die dem Standpunkt der Bewegung zuwiderlaufen, ihre Aufmerksamkeit richten. Wenn heute die Resolutionen für die Sanktionen gegen die TVRK erlaubt werden, werden morgen andere Resolutionen der Erdrosselung anderer Mitgliedstaaten der Bewegung dienen. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten der Bewegung, die als Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates wirken, gemeinsame Aktionen verstärken, damit der Sicherheitsrat unparteiisch funktioniert. Zum Schluss äußerte der TVRK-Außenminister den Willen der Regierung der TVRK dazu, auch künftig für die gemeinsamen Interessen der Mitgliedstaaten der Bewegung der Nichtpaktgebundenen standhaft zu kämpfen und mit ihnen aktiv zusammenzuarbeiten.